spielten ja schon eines Hammers harten Schlag. Was soll das tun? Was trinkst du her? Kams kisten wir nicht, verlangen nur unser Lohn. Und oft zahlt ich Riesen den Zoll vom Höhe des Lohnes aus, wenn ich mit gutem Gewicht. Spare deines Hammers Höhe.